Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt alle einen schönen Feierabend und freut euch aufs Wochenende. Es soll ja wirklich heiß werden, habe ich gehört. Ich habe das heute schon gemerkt. Also, ich war mit Kimber ja schon dreimal draußen. Heute Abend gehen wir noch einmal raus und die Zunge hängt ihm so weit raus. Also, wir haben nur eine kleine Runde hier bei uns gemacht und das hat ihm völlig gereicht. Er war völlig fertig. Ja, bin ich gespannt, wie es morgen wird. Aber wie gesagt, wir werden unser Wochenende genießen können. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Also, ich werde es machen. Ich habe auch keine Termine dieses Wochenende, das ist also wirklich schön entspannt. Ich werde das, ja, joggen werde ich morgen nicht, aber zum Sport werde ich wieder gehen. Ich war jetzt die letzten 2 Tage nicht beim Sport, weil ich hatte heute einen Termin beim Osteopathen. Und ich wollte einfach nochmal auf Nummer sicher gehen lassen, habe ich mir empfehlen lassen, dass man sich alle Wirbel nochmal anguckt, hier diesen Atlas, den man hier hat und sämtliche Wirbel, Brustwirbelbereich und Lendenwirbelbereich und so weiter. Da gab es bei mir einiges gerade zu ziehen. Und also kann ich jedem von euch empfehlen, geht mal zum Osteopathen. Das ist eine tolle Sache. Also ich werde wahrscheinlich heute früh schlafen gehen. Also ich merke schon, wie ich müde werde. Das war anstrengend. Der hat so einen speziellen Griff. Da muss man so die Arme verschränken. Und er greift dann unter die Arme durch, hinter den Kopf und zieht das einmal so auf. Und dann merkt man hier so, wie diese einzelnen Wirbel dann aufgehen, also gewaltig. Ich merke schon so von der Haltung, dass. Also, ich freue mich morgen schon richtig auf Sport. Ich bin viel mobiler geworden hier oben in der Halswirbelsäule. Und also es fühlt sich gut an, muss ich sagen. Kann ich nur empfehlen. Hat mich erstmal geschockt, wie das so. Also, man ist richtig bleich geworden, weil es so geknackt hat, weil es geht ja richtig an die Substanz. Also, die Wirbelsäule ist ja quasi die Säule des Menschen. Und das hat man also wirklich gemerkt. Ja, aber ich freue mich, dass das jetzt wieder, die Mobilität wieder voll da ist. Der hat wirklich nochmal einzelne Wirbel korrigiert und so. Das ist echt eine gute Sache, kann ich jedem von euch empfehlen. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, nehmt euch in Acht, sie wird genau wie ihre Mutter. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem guten Bekannten von mir und der hatte mal eine Ex-Freundin, die ich auch kannte. Und dazu muss man sagen, er ist ein sehr freundschaftlicher Mensch und ist ein sehr angenehmer Mensch und da fährt man auch immer gerne hin, um den zu besuchen. Aber diese Freundin, die er hatte, die war wirklich, die war wie Schwerkraft. Also die hatte ihre Lippen immer hier unten so. Also die war wirklich mieslaunig, die war wie Schwerkraft, die Alte. Und die hat wirklich so richtig gezogen. Man hat richtig, ihre Energie war so negativ, die man hat also wirklich gemerkt, wie die diese ganze Energie, also die haben auch zusammen gewohnt, wie die ganze Energie, die in dem Raum ist, einfach so wie so ein großes schwarzes Loch nach unten zieht. Und das war auch so, dass man bei diesem netten, freundschaftlichen Menschen dann zu Besuch immer wieder gerne war, vor ihrer Zeit. Und er war also wirklich, es war wirklich schön, also wirklich menschlich hochwertig, ganz entspannt, man kann Kaffee trinken, man kann sich nett unterhalten und so weiter. Und diese Ziege, diese alte Pflaume, die war wirklich schrecklich. Die hat die ganze Stimmung runtergezogen. Die wollte ihn für sich alleine haben und hat das auch dahingehend manipuliert, dass wenn er beispielsweise noch irgendwie draußen irgendwas erledigt hat und man hat da getrunken auf, und also ihr müsst euch das so vorstellen: Man kam rein, hat ihn begrüßt, er hat einen reingelassen, man saß zusammen in der Küche, hat einen Kaffee getrunken und dann sagte er: Du, ich muss noch mal kurz raus. Also von ihr hat man erstmal gar nichts mitbekommen, die war irgendwo anders in irgendeinem anderen Raum und er sagte: Ich muss noch mal raus, ich muss draußen irgendwas erledigen, bin in 5 Minuten wieder da, trink du mal deinen Kaffee in Ruhe weiter. Und dann kommt sie rein, so ein Gesicht: Morgen, was machst du denn schon wieder hier? Und also die meinte das ernst, die meinte das nicht lustig oder mit einem Lächeln oder irgendwie, nein, die meinte es todernst, was machst du schon wieder hier? Ganz stumpf. So, ne? Und gab einem das Gefühl, dass man nicht willkommen ist. So ein Mensch war das. Also das Beste, was man mit der machen kann, und das hat er dann auch irgendwann getan, er ist sie losgeworden, hat sie gegen ein jüngeres, freundlicheres Modell getauscht. Das war auch eine sehr gute Entscheidung. Was aber interessant ist, und deswegen habe ich gemerkt, dass viele, die noch mit der blauen Pille, also die so eine große blaue Pille noch in sich haben, wie mein Medizinball da oder wie mein Gymnastikball, die sehen die Frau oder beziehungsweise dieses ganze Geschehen, auch was ihnen in der Vergangenheit passiert ist, meiner Meinung nach, wirklich, das ist wirklich nur meine Meinung, jeder darf seine eigene Meinung haben, meiner Meinung nach aus einer Perspektive, die also aus der verblupelt ist, also völlig verfälschte Perspektive. Ich sage immer, die blaue Pille ist wieder mal eine meiner Metaphern. Jeder von euch kennt es, wenn ihr im Wasser beispielsweise einen Stock reinhält, dass das Wasser das Licht bricht, sodass der Stock einen Knick macht und aussieht, als wäre er abgeknickt. Und deswegen ist es beispielsweise für den unerfahrenen Fischer auch nicht möglich, einen Fisch zu fangen, wenn er ihn sieht. Ist das abgeknickt, also das Licht, das das Auge trifft, hat einen ist nicht an der Stelle, also der Fisch ist nicht an der Stelle, wo man ihn vermutet, das kommt, weil das Licht halt abgeknickt wird und durch das Wasser quasi, und deswegen sieht man das am besten am Beispiel dieses Stockes, und deswegen kann man mit dem Stock dann auch den Fisch gar nicht treffen, weil der Fisch, wie gesagt, an einer anderen Stelle ist. Der erfahrene Fischer, der weiß das, der ist aufgrund von Erfahrungswerten, also der kann das kompensieren, der ist aufgrund von Erfahrungswerten schon so justiert, dass er diesen Knick, den das Wasser mit dem Licht macht, schon ausgleicht und dann trotzdem zielsicher den Fisch fängt. Und so ist das in der Wahrnehmung auch von dem Bluepiller. Der sieht die Realität einfach. Der sieht sie nicht. Es ist. Man muss es gar nicht bewerten. Es ist so. Er kann die Realität nicht als solche wahrnehmen. Und das war dann auch unser Gespräch. Und ich sagte, ja Mensch, da hast du echt alles richtig gemacht. Kannst du froh sein, dass du die losgeworden bist, sagte ich kürzlich zu ihm. Und anstatt dass er sagt, ja, also das war wirklich, es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, sagt er, aus seiner Perspektive, und ich würde ihn auch gar nicht als Blue Pillar, er ist also ein Purple Pillar, also er hat schon so Red Pill, so kleine, die ein oder andere Red Pill hat er verinnerlicht und versucht trotzdem mit dem ein oder anderen Red Pill Wissen und Bewusstsein in den Traum der Blue Pill Welt zu leben quasi, und das funktioniert meiner Meinung nach nicht, aber das ist meine Meinung. Jeder soll seine haben, jeder soll seine Erfahrungen machen, und dann kann man am Ende, wir sind ja alle nur auf einer Reise, aber am Ende wird man sehen, wer dann näher an der Wahrheit war oder wer nicht. Ja, jedenfalls das Erste, was ihm dann in den Kopf, ja, sagte, aber der Vollkontakt mit ihr war super. Okay, dachte ich so, hä? So, also er hatte diese Hölle auf zwei Beinen an seiner Seite, und das Einzige, was ihm einfällt, ist, auf dieses Gespräch mir zu entgegnen, dass der Vollkontakt super war. Ja, ist doch super, dass der Vollkontakt super war, was soll das? Also, Das ist halt Blue Pill in vielen Nuancen. Er hat das Belohnungs-Dopaminsystem nicht verstanden, dass er da drin verharrt und sagt, der Vollkontakt war super. Ja, super, dass der Vollkontakt super war. Aber wie gesagt, man muss da halt ausbrechen, habe ich in einem anderen Video ja schon erklärt, und lernen, dass dieses Belohnungssystem, das ist nicht das, worum es geht, immer wieder dieses Belohnungssystem zu triggern, sondern das zu verstehen, wie das funktioniert, und dann diesem Belohnungssystem Hamsterrad zu entfliehen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung der Dinge. Naja, jedenfalls wollte ich jetzt euch mal, jetzt am Freitag wollte ich euch mal meine Perspektive auf diese Dinge und wie man sich das, da habe ich wirklich gemerkt, dass es anscheinend vielen Männern schwerfällt, das vollumfänglich zu verstehen. Und deswegen ist es eine Hilfe, die man sich nehmen kann, um da nicht in den Bann einer wunderschönen Frau oder überhaupt in diesen Bann dieser Frau oder dieses Weibes zu verfallen, weil sie ja mit ihren physischen Attributen, diese Schönheit, die sie hat, zieht sie den Mann ja in ihren Bann. Und ich mit meinem Red Pill-Bewusstsein bin weit darüber hinaus. Das bedeutet für mich, selbst wenn ich jetzt ein junges, 21-jähriges, wunderschönes Mädchen sehe, weiß ich, und das ist halt auch das Schöne der Betrachtung, wenn man die Red Pill genommen hat. Man sieht da die Dinge nicht mehr so isoliert. Man sieht sie über den Long Run. Man hat den Blick weit geöffnet, und da mein Blick nicht mehr so wie so mit Scheuklappen nur noch auf einen Punkt, auf dieses wunderschöne Mädchen, und oh, und dann fängt das Dopaminsystem an und das Serotoninsystem und haben wollen, da bin ich lange raus. Das heißt, mein Blick ist weit geöffnet und ich sehe auch die Mutter. So, und das ist genau der Trick. Und das ist nicht nur der Trick, das ist einmal die Realität, aber das ist auch der Trick, um sich aus ihrem Bann zu lösen. Ihr müsst euch die Mutter angucken, weil sie wird genauso werden wie ihre Mutter. So, und das soll jetzt auch kein Angriff gegen ältere Menschen sein oder generell gegen Frauen, die altern. Ich als Mann altert, jedes Lebewesen unterliegt dem Alterungsprozess. Dem bin ich mir völlig im Klaren. Nur weil ich alter und weil ich älter werde und dann auch irgendwann mal vielleicht jenseits von 55, 60 vielleicht optisch nicht mehr ganz so attraktiv bin und das ganze Körperliche nicht mehr so aufrechterhalten kann, dann soll das so sein. Ändert aber nichts daran, dass ich trotzdem keine alte Frau bei mir an der Seite haben möchte. Möchte ich einfach nicht haben. So. Egal wie alt ich bin, das habe ich als Mann verstanden, das ist meine Realität, ich möchte keine alte Frau. Und alt fängt bei mir schon viel früher an, als manch einer denkt. Ihr habt das in den anderen Videos, wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, schon gesehen. Und das soll auch, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, das soll kein Angriff sein gegen Frauen, die älter werden, die an Gewicht zulegen und so weiter. Aber es gibt einfach so viele Dinge, die kann ich beispielsweise nicht ab. Die kann ich nicht haben, und die möchte ich auch nicht bei mir in meinen eigenen vier Wänden haben, und mit dem möchte ich auch nicht umgeben sein. Und erst recht nicht, wenn ich älter bin, wenn möglicherweise mein Testosteron-Level weiter gesunken ist. Das ist ja normal, wenn man älter wird. Dementsprechend sinkt auch die Widerstandskraft gegen die Frau, die dann natürlich merkt, okay, der Mann ist nicht mehr ganz in der Kraft, sich gegen mich zu verteidigen und jeden Test zu bestehen. Dann drückt sie mehr und erhöht den Stress. Und das senkt weiter den Testosteronspiegel und Cortisolspiegel und führt dazu, dass der Mann noch weniger widerstandsfähig wird. So, und genau das möchte ich später nicht an meiner Seite haben. Das heißt, ich möchte später die Manipulation nicht an meiner Seite haben. Ich möchte dieses Gaslighting nicht an meiner Seite haben. Ich möchte diese Mind Games einfach nicht haben später. Jetzt schon nicht mehr, aber später erst recht nicht. Und dann kommt noch dazu, also das ist die psychische Komponente, die mir missfällt bei den Frauen. Die möchte ich, also die möchte ich lange nicht ertragen. Und dazu kommt dann noch die physische Komponente, die mir dann auch missfällt. Also wenn die psychische Komponente gefällt mir ja bei den jungen Frauen schon nicht. So, da gefällt mir nur die physische Komponente. Und bei einer älteren Frau habe ich dann das Problem, dass mir die psychische und die physische Komponente nicht gefällt. Und daher mein Rat, um um aus diesem Bann rauszukommen, man muss den Blick öffnen, man muss sich die Mutter angucken. Und wenn man sagt, okay, ich kann diese Mutter ertragen, das wird bei mir nie der Fall sein, deswegen kann ich das euch so an die Hand geben, weil immer wenn ich die Mutter sehe, dann bin ich total abgekühlt, dann bin ich so richtig kalt, dann bin ich auch richtig kalt, was diese junge Frau angeht. Weil ich genau weiß, okay, sie hat nur dieses ganz kleine Zeitfenster, in dem sie so blüht. Das ist alles, was sie hat. Und gleich danach kippt sie um und dann ist sie aber 60 Jahre lang noch das, was ihre Mutter gerade schon ist. Und die kann ich ja jetzt schon nicht ertragen. Die ist jetzt schon unbelehrbar, die ist jetzt schon, also die ist voller Meinung, hat aber kein Wissen, und all diese anstrengenden Dinge, manipuliert ihren Mann, der ist schon völlig betaisiert. Das ist übrigens auch interessant, guckt euch an, wie die Mutter den Mann behandelt später, dann seht ihr, sie war nämlich genauso wie ihre Tochter, als sie jung war. Da hat sie auch erzählt, nein, da konnte sich das gar nicht vorstellen, dass sie sowas jemals machen würde, tut es dann aber doch. Ich will das gar nicht zu lang machen heute, es ist Freitag, wir wollen uns alle einen schönen Abend machen. Das wollte ich euch nur mitgeben, weil wie gesagt, die Kleidung wird knapper, die Frauen spielen mit ihren äußeren Reizen und man ist als junger Mann, gerade als junger Mann, der noch nicht so viel Erfahrung hat mit Frauen, ist man schnell in diesem Bann. Und ich war neulich bei dem Dönermann meines Vertrauens hier um die Ecke und der ist 20 Jahre, der ist auch nur am Daten. Und ich hatte ihm mal so ein paar Pickup-Dinge mal mit an die Hand gegeben und seitdem konnte er seine Skills natürlich verbessern und auch seine Conversion Rate, also seine Abschlussrate konnte er auch verbessern. Und er datet jetzt pro Woche ungefähr 3 Frauen. Er ist wie gesagt 20, er datet Frauen im Alter von 26, er datet Frauen im Alter von 32. Er hat noch viele Dinge nicht verstanden. Er ist völlig drin in dieser Matrix. Das ist für ihn das Tollste, was es gibt. Er passt zwar auf, zieht sich einen Regenschirm über den Magic Stick, aber am Ende des Tages ist er im Bann der Frauen. Er ist nicht im Bann einer einzelnen Frau, er ist im Bann des Vollkontakt, in diesem Dopaminrausch, in diesem immer wiederkehrenden Rausch, eine Frau zu treffen, sie anzufassen, mit ihr in Vollkontakt zu gehen und so weiter. Er guckt sich die Mutter garantiert nicht an. Das ist für mich, also wie gesagt, das ist für mich der absolute Abkühler. Und ich habe auch das Red Pill Man Treffen nicht vergessen, ist bei mir immer noch im Hinterkopf, wenn das dazu kommt. Ich habe hier meine Teufelsweiber-Sammlung auf meinem Smartphone, rausgescreenshottet von allem, was die so in Social Media veröffentlichen, WhatsApp-Stories, Instagram-Stories und so weiter. Und wenn ich kann das hier nicht veröffentlichen, das ist klar, das würde gegen die Persönlichkeitsrechte dieser Menschen verstoßen und das mache ich logischerweise nicht, aber unter vier Augen könnte ich euch das mal zeigen und ich habe auch Töchter und Mütter, einfach mal um diesen Kontrast einfach mal zu sehen, das ist total heftig. Und dann wird man kalt, dann wird man absolut, das ist wie so eine kalte Dusche, man kann sich wieder besinnen, man kann wieder klar denken, das ist wie Post-Nut Clarity, weil man genau weiß, okay, in 20 Jahren oder in 25 Jahren ist sie genau das. Sie ist genau das. Und wenn ich jetzt den Fehler mache und mich an diese Frau binde, die beispielsweise von mir schwanger wird, dann habe ich in 20, und 20 Jahre vergehen schnell. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, 20 Jahre vergehen verdammt schnell. Und dann hat man genau diese Frau an seiner Seite. Man muss sich die Mutter angucken. So wie die Mutter dann ist. Und ich habe das bei den Pferdemädchen gesehen, auch schon bei jüngeren Frauen, also jünger, 30 plus, 35, wenn die dann ein Gewicht zulegen und diese Schubkarre über diesen Paddock, der dann zugefroren ist, schieben oder auch im Sommer und dann haben die was Kurzes an und wenn die ihre Arme so schütteln, so bei mir, so das hier ist ein Trizeps, der ist hart, den kann ich anspannen. So, ich bin 38 Jahre alt, hier, das ist fest, da wackelt nichts. So, ich bin jetzt ein bisschen weiß, ich sehe kaum Sonne, aber hier, das ist der Fettgehalt von meinem Arm. Und bei den Frauen, wenn die ein bisschen Gewicht zugelegt haben, ich habe manchmal das Gefühl, die heben bald ab. Also wenn die, wenn dann diese Schubkarre wackelt und dann hier hinten diese Flügelarme, was sie da an Gelee angesammelt haben, weil die sich nicht vernünftig ernähren Und dann habe ich das Gefühl, wenn das ist wie bei Dumbo, die Ohren, dieser fliegende Elefant, dann hebt die bald ab und fliegt davon. So, wo soll das noch hinführen, wenn die erst 45 ist, wenn die 50, wenn die 55 ist? Es tut mir leid für jeden Menschen, der so ist, und ich habe auch nichts gegen diese Menschen, die so sind. Ich möchte das wirklich an dieser Stelle nochmal gesondert erwähnen. Das kann alles so sein, wie es ist. Ich habe gegen niemanden etwas. Das Einzige, was ich nicht will, wenn es mich psychisch schon nicht anspricht und dann physisch auch noch nicht, ja, was soll ich denn dann damit? So, und wenn man jetzt eine solche Frau, wie gesagt, schwängert, auch eine junge Frau mit 25, und sieht man die Mutter schon, dann sieht man, wo die Reise hingeht, und dann hat man die an sich gebunden. Die Verwicklung ist da. Spätestens, wenn man sie geschwängert hat, die wird man einfach nie wieder los. Man ist nie wieder frei von dieser Frau. Sie wird einen auf Lebenszeit gaslighten. Sie wird jedes Druckmittel nutzen in Form, also auch das Kind als Druckmittel nutzen, um aus dem Mann das erwünschte Verhalten herauszusteuern. Und ja, Männer, wie gesagt, schaut euch die Mutter an. Und dann wird man wirklich, also wie gesagt, das ist die kalte Dusche am Wochenende. Und weil ich mir jetzt schon so viele Töchter und so viele Mütter und diesen Kontrast halt angeschaut habe, brauche ich jetzt, selbst wenn ich die wunderschöne Tochter sehe, ohne die Mutter gesehen zu haben, ist mein Red Pill-Bewusstsein schon in der Lage, die Mutter mir zu visualisieren. Und ihren Weg, also ich kann schon durch die Zeit durchgucken und weiß, wenn ich jetzt eine 21-Jährige sehe, weiß ich schon, wie sie mit 35 oder 40 aussieht. Das kann ich jetzt schon. Das ist toll, das ist eine tolle Fähigkeit. Genauso kann ich Frauen mit den Augen wiegen. Da liege ich auch immer richtig. Bei Männern kann ich das nicht. Männer sind von ihrer Muskulatur, also ich beispielsweise wiege jetzt knapp 90 Kilo. 89,9 war mein letztes Wiegen im Fitnessstudio. Bei Männern ist das manchmal ein bisschen schwer. Man weiß nie genau so, wie dicht ist die Muskelsubstanz oder die Knochensubstanz. Das kann ich nie so ganz genau auf 5 bis 10 Kilo. Bei Männern kann ich so mit einer Ungenauigkeit von 10 Kilo. 10 Kilo Toleranz müsste bei Männern geben. Bei Frauen, die kann ich exakt wiegen. Da habe ich eine tolle Gabe, weil es ist ja nur Gelee. Oft. Gibt natürlich auch muskulöse Frauen, aber bei den meisten ist es ja nur jiggle. Ja, Männer, ich denke, meine Botschaft ist klar. Mit diesem Bewusstsein verschafft ihr euch die Abkühlung. Und dann ist man, wie gesagt, nicht mehr in ihrem Bann. Und da darf man sich auch niemals drin befinden, in diesem Bann. Man muss sich eiskalt umdrehen können, man darf sich nicht in diesen Bann ziehen lassen, weil dann fängt sie an, die Kontrolle zu übernehmen. Und was soll sie mit der... Die Kontrolle müsst ihr haben. Männer, ich denke, meine Message ist klar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Daumen hoch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Auf weitere Abos freue ich mich natürlich auch. Ich bedanke mich für euren Support, Männer. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns schon morgen wieder. Tschüss!